Dann kommt das Forum aller Berliner Züge, die Station Gleisdreieck. Für Russen, die inmitten der Deutschen wie zwischen Ufern leben, ist Gleisdreieck ein Umsteigebahnhof. Von hier fährt der Zug zum Leipziger Platz und zu anderen Plätzen, wo Bettler neben ihren deckengeschützten, ruhig daliegenden Blindenhunden Streichhölzer verkaufen. Leierkästen schluchzen, sie spielen nicht »Ach, du lieber Augustin« oder »Deutschland, Deutschland über alles«. Sie stöhnen nur. Das ist das mechanische Gestöhn der Stadt Berlin. Wer nicht zu den Plätzen fährt, wer durch das öde Tor des U-Bahnhofs Gleisdreieck hinaustritt, sieht weder Deutsche, noch Professoren, noch Schieber. Ringsumher, über Dächer langer gelber Gebäude, führen Gleise, führen auf der Erde entlang, über hohe Eisengerüste, sie überschneiden Eisengerüste und laufen über andere, noch höhere Gleisgerüste. Tausende Lichter, Laternen, Weichen, dreibeinige Eisenkugeln, Lichtsignale, lauter Lichtsignale rundherum. Schwermut, Immigrantenliebe und die Straßenbahn 164 brachten mich hierher. Ich wanderte lange über kleine Überführungen, die sich hier kreuzen wie Fäden eines durch einen Ring gezogenen Schultertuches. Dieser Ring ist Berlin. Dieser Ring ist in meinen Gedanken dein Name. Oftmals ging ich in der Nacht von dir unter den 12 Eisenbahnbrücken hindurch. Man geht und singt und denkt darüber nach, wieso das Leben an das eiserne Herz Deutschlands, genannt Gleisdreieck, und durch das eiserne Tor Hamburgs nur Konfektionsware liefert. Häuser wie Koffer, Straßenbahnen, worauf man nirgendwo hinfahren kann, so gehe ich heimwärts. Ich gehe den Weg unter den 12 eisernen Brücken hindurch.